Ich muss immer wieder lachen, sagte er, wenn ich an das Bild des Predigers Paulus Kassel in dem Prachtwerk über den Protestantismus denke. So etwas von scheinheiliger Judenvisage. Ein alter, schmachtlockiger Börsenmakler im Talar und bei der Judenmission. Man sieht ordentlich, wie der fette Talmud-Jude einen langen Zug krummbeiniger Bankiers watschelnd und tätschelnd in den Dom zum Taufbecken schleppt. Hosianna, Heil ist ihnen widerfahren. Das Kapitel geht schon gleich schön an. Israel ist das Rätsel der Weltgeschichte. Jawohl, das ist es. Aber nur für die, die nicht alle werden. Einst das Volk der Erzväter und Propheten. Einst? Ach geh, noch in 1000 Jahren wird es das Volk der Erzschelme und Prophetenspitzbuben sein. Zweimal bringt der gerissene Stammvater Abraham sein Weib Sarah in einem Harem als seine Schwester unter. Und zweimal lohnt sich mit Jehovas Hilfe das Geschäft. Die Propheten toben nach Rache wie die wilden Tiere im Käfig. Ob sich auch die, die gesteinigt wurden, so aufführen würden, weiß ich nicht. Ihre Prophezeiungen sind merkwürdigerweise bis auf den letzten Buchstaben verloren gegangen. Fehlen nur noch die Psalmisten. Auch eine hübsche Lektüre, wenn man hinter ihre verzuckerten Absichten kommt. Unseren Protestanten ist nicht mehr zu helfen. Ehrliche Leute, jedoch glatte Gesellen, nennt sie der Protestant Schopenhauer. Die Bibel ist kein Kochbuch. Ich erwiderte, Luthers Geist scheint bei Ihnen ganz ausgespielt zu haben. In der Frage aller Fragen, der Judenfrage, schweigen Sie ihn entweder tot oder suchen ihn zu mildern. Selbst die wohlmeinendsten unter ihren Theologen, wie Professor Walter, nennen Luthers Stellung zu den Juden so auffallend, dass sie nicht nur bei Christen ein verblüfftes Staunen, sondern auch bei den Juden großen Unwillen erregen musste. Diejenigen Christen, die verblüfft gestaunt haben, hätten das nicht notwendig gehabt, wenn sie sich nicht vorher von den Juden hätten verblüffen lassen. Und um den großen Unwillen der Hebräer haben wir uns nicht ein Jota zu kümmern. Wo macht er sich übrigens bemerkbar? Bis jetzt war Israel mäuschenstill darüber. Dafür lobt es den Gegner Roms über den grünen Klee. Luther, du teurer Mann, beginnt Heinrich Heine eine förmliche Jubelhymne auf den Reformator. Er weiß warum, spottete er. Alle Juden wissen, warum sie Luther feiern, von seinem Antisemitismus aber keine Notiz nehmen. Ohne es zu wollen, tat er ihnen einen Handlangerdienst, und wie. Je mehr sie seine Autorität herausstreichen, desto weniger merkt die Welt seinen Irrtum. Dass er sie später wie die Pest verwünschte, ist ja bitter, aber wer erfährt's? Ich flocht ein, der Jude Goldmann sagt es rundheraus. Luther hat das Alte Testament wieder zu Ehren gebracht. Statt zu Unehren, war die Antwort. Seine Übertragung mag meinethalben der deutschen Sprache genützt haben, der deutschen Urteilskraft hat sie heillos geschadet. Herr des Himmels, was für ein Glorienschein liegt jetzt über der Satansbibel. Luthers Poesie funkelt derartig, dass sogar die Blutschande der Töchter Lots einen religiösen Schimmer bekommt. Das Gebot Jehovas, fruchtbar zu sein und sich zu mehren, musste eben um jeden Preis auch von diesen zwei edlen Jungfrauen befolgt werden. Helfe, was mag. Ich bekräftigte, Schopenhauer äußert sich ähnlich. Wer das Alte Testament verstehen wolle, müsse es in der griechischen Übersetzung lesen, meinte er. Dort habe es einen ganz anderen Ton, eine ganz andere Farbe. Keine Ahnung vom Christlichen. Dagegen gehalten erscheine Luthers Arbeit fromm, sei auch oft unrichtig, bisweilen wohl mit Absicht und durchaus im kirchlichen, erbaulichen Ton gehalten. Luther habe sich Änderungen erlaubt, die man Fälschungen nennen könnte und so weiter. Luther nicht, hob er den Finger. Geändert und gefälscht haben die Rabbiner, die ihm die ganze Zeit beim Übersetzen halfen. Hebräisch will gelernt sein. Die Judensprache ist eine schwere Sprache. Man glaubt zum Beispiel, das Wort Rea hieße Volksgenosse. Da kommt aber der Rabbiner und sagt, es heißt Nächster. Und so übersetzt man, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, statt wie es richtig wäre, liebe deinen Volksgenossen wie dich selbst. Ein ganz kleines Kunststück, aber an die Menschenliebe der Juden ist nicht mehr zu tippen. Ich versetzte, auf den Schwindel vom Gottesvolk ist eben auch Luther hereingefallen. Und so musste ihm das Alte Testament wohl oder übel zur Offenbarung werden. In dieser Verblendung ging er von Haus aus an das Buch heran, etwas anderes als Kostbarkeiten konnte es nicht enthalten. Mit einem Mal stößt er Schritt für Schritt auf die Gemeinheiten. Verdutzt guckt er auf, hilflos, das kann ja doch nicht sein. Das muss einen anderen Sinn haben. Und richtig, er liest zwischen die Zeilen hinein, was gar nicht drinsteht. Überall sieht er Anspielungen auf den Erlöser. An den denken aber die Juden nicht im Traum. Ihr Messias ist kein Lämmerschwänzchen, wie Heine von Christus spottet. Kein Verächter des Erdendaseins. Ihr Messias ist im Gegenteil ein brutaler Hund, der seinen Juden alles Irdische restlos erobert. Er ist der Fürst dieser Welt. Ununterbrochen heißt es, ihr werdet die Güter der Völker verzehren und ihre Herrlichkeit zu eurem Ruhm machen. Oder heische von mir, so will ich dir die Heiden zum Erbe geben und die Welt zum Eigentum. Übrigens, damit wir uns auskennen, das eine ein gottestrunkener Prophet, das andere ein gemütstiefer Psalm. Luther wird gutgläubig zum Schönfärber. Umso leichter, als er mitten im größten Morast an Stellen kommt wie »Du wirst unter den Völkern kein bleibend Wesen haben und deine Fußsohlen werden keine Ruhe finden« oder »Du wirst ein Abscheu sein unter allen Völkern«. Mitleid ergreift ihn. Die Juden, denkt er sich, sind in ihrer göttlichen Lehre untreu geworden, aber sie werden wieder zu ihr heimfinden.